Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 13. März 1791. Die Nachricht von deiner philosophischen Bekehrung hat mich so in Atem gesetzt, dass ich dir heute beinahe ein paar Bogen Philosophica geschickt hätte. Wenigstens habe ich deshalb noch einen Posttag mit diesem Briefe gewartet. Aber wenn ich denke, mit meinem System zustande zu sein, so treffe ich immer auf Steine des Anstoßes, Lücken, willkürliche, unbestimmte Sätze etc. und finde noch Arbeit in Menge. Ich bin äußerst begierig darauf, was Kants Ideen in deinem Kopfe hervorbringen werden. Die Kritik der Urteilskraft liegt allerdings deinen bisherigen Studien am nächsten, und sie ist auch ohne die übrigen Kantschen Werke verständlich. Ich habe äußerst fruchtbare Ideen darin gefunden, aber seine Methode befriedigt mich nicht. Er will die Begriffe Schönheit und Vollkommenheit entwickeln. Wer dies durch Definitionen allein leisten will, wird schwerlich den Schein der Willkürlichkeit vermeiden. Ein Begriff ist eine Klasse von Objekten. Hat man den Grund der Klassifikation gefunden, so weiß man auch, wodurch der Begriff bestimmt wird. Der Sprachgebrauch bestimmt nur das Zeichen der Klasse. In der Klassifikation selbst ist ein Fortschritt der Ausbildung. Auch in dem unkultiviertesten Kopfe ist nicht ein bloßes Chaos von Vorstellungen, sondern eine gewisse Ordnung des denkbaren Stoffs nach den daran bemerkten Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten. Der Scharfsinn des Denkers findet Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten, die von dem blöden Verstande übersehen wurden. Nach diesen Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten ordnet er sein Gedankensystem und sucht unter den vorhandenen Worten für jede Klasse ein Zeichen, dem er nun erst ein bestimmtes wissenschaftliches Gepräge gibt. Kant spricht bloß von der Wirkung der Schönheit auf das Subjekt. Die Verschiedenheit schöner und hässlicher Objekte, die in den Objekten selbst liegt und auf welcher diese Klassifikation beruht, untersucht er nicht. Dass diese Untersuchung fruchtlos sein würde, behauptet er ohne Beweis, und es fragt sich, ob dieser Stein der Weisen nicht noch zu finden wäre. Es ist sonderbar, dass man dich nicht in der Rezension erkannt hat. Mir schien der Ton sehr kenntlich zu sein. Mit Hubers Rezension scheinst du mehr zufrieden zu sein als ich. Mir schien er dem Damokles und Aristodemus zu viel Ehre zu erzeigen und manches Kleine als ein Verdienst anzurechnen, was vielleicht bloß Folge von Trägheit oder Unvermögen ist. Trockenheit und Mangel an Individualität der Charaktere machen mir diese Stücke widerlich. Wer die Philosophie nur in dieser skelettartigen Gestalt aufs Theater zu bringen weiß, der bleibe lieber davon. Wegen Schulze habe ich mich nicht deutlich genug erklärt. Eigentlich sticht er selbst diese Sachen, und seine Scholaren geben bloß den Namen dazu her, weil er bloß für die hiesige Galerie arbeiten darf. Allenfalls helfen sie ihm in Nebensachen. Also, wenn du mit Lips noch nicht Abrede genommen hast, so warte erst noch, bis du ein Blatt von der Art siehst, wie sie als unter Schulzes Aufsicht gestochen verkauft werden. Lips ist gewiss ein Mann von Verdiensten, aber die Feinheit von Schulzes Manier scheint ihm noch zu fehlen. Wenn du Burkes Betrachtungen über die französische Revolution bekommen kannst, so lass dich nicht durch das Geschrei der Gallomanen abhalten, sie zu lesen. Freilich ist viel Parteilichkeit, viel Deklamation, viel einseitiges Resonnement darin, aber dagegen auch manche treffliche Bemerkungen im Gewande einer edlen männlichen Beredsamkeit. Selbst sein Unwille gegen das Lobpreisen von Stümperei ist interessant. Lebe wohl und grüße dein Weibchen. M&D grüßen, dein Körner.